Good morning and good morning. Guten Morgen und einen guten Morgen. I hope you're all happy in Jesus. Ich hoffe, ihr seid alle glücklich in Jesus. So look what he says in verse 7 in the Passion Translation. Schau also, was in Vers 7 in der Passion Übersetzung sagt. He says, so now you aren't lacking any spiritual gift. So fällt es euch nun an keiner geistlichen Gabe. As you eagerly await the unveiling of the Lord Jesus, the Anointed One. Während ihr sehnsüchtig die Erscheinung des Herrn Jesus, des Gesalbten, erwartet. So the first thing that is really incredible here, das erste, was hier wirklich unglaublich ist, that these Corinthians, they had so much faith, diese Korinther hatten so viel Glauben, and they lived by grace, und sie lebten aus der Gnade, which means they had divine ability to do things. Was bedeutet, dass sie die göttliche Fähigkeit hatten, Dinge zu tun. That's why they were not lacking any spiritual gifts. Deshalb fehlte es ihnen an keiner geistlichen Gabe. But you know what the incredible thing is? Aber weißt du, was das Unglaubliche daran ist? The incredible thing is this, that it was faith that caused them to use all these gifts. Das Unglaubliche ist, dass es der Glaube war, der sie dazu brachte, all diese Gaben zu nutzen. If you learn to live by faith, you can always move in the supernatural. Wenn du lernst, im Glauben zu leben, kannst du dich immer im Übernatürlichen bewegen. But that does not mean that your life is right. Das heißt aber nicht, dass dein Leben in Ordnung ist. And this is exactly what the letter to the Corinthians shows us. Das zeigt uns auch der Brief an die Korinther. He wrote the letter to correct many sins. Paulus schrieb den Brief, um viele Sünden zu korrigieren. And yet they were flowing in all of the spiritual gifts. Und doch flossen sie in allen geistlichen Gaben. Now, Paul doesn't say it was wrong for them to be in the gifts. Paulus sagt nicht, dass es falsch sei, die Gaben zu nutzen. In fact, he was encouraging them. Er ermutigt sie sogar dazu. And I think this is a mistake that the church has made. Und ich glaube, das ist einer der Fehler, die die Gemeinden gemacht haben. In fact, several mistakes. Eigentlich sind es mehrere. The first mistake the churches made, der erste Fehler, den die Gemeinden machen, is that we look at the gifts and think that's enough. Ist, dass wir uns die Gaben anschauen und denken, das sei genug. So when somebody walks powerful in the spiritual gifts, we think that the people have to be perfect. Wenn jemand in den geistlichen Gaben mächtig voranschreitet, denken wir, dass die Leute perfekt sein müssen. But we saw that with the Corinthians, and that's not the case. Aber wir sahen bei den Korinthern, dass dem nicht so ist. He said they were not lacking any of the spiritual gifts. Er sagte, dass es ihnen an keiner der geistlichen Gaben fehlte. So the first thing we must not think, wir dürfen also nicht denken, is it just because people walk in the supernatural gifts? Dass nur weil Menschen in den übernatürlichen Gaben wandeln, that means now every part of their life is right. Dies auch bedeutet, dass jetzt jeder Teil ihres Lebens in Ordnung ist. Because Paul encouraged them in the spiritual gifts, but he corrected their sinful lifestyle. Denn Paulus ermutigte sie in den geistlichen Gaben, aber er korrigierte ihren sündigen Lebensstil. It is so sad for me. Es ist so traurig für mich. When I see people who have learned by faith to flow in the gifts of the Spirit. Wenn ich Menschen sehe, die durch den Glauben gelernt haben, in den Gaben des Geistes zu fließen. And because they've learned to do that, their gifts grow and grow and grow. Und da sie gelernt haben, das zu tun, wachsen ihre Gaben und wachsen und wachsen. And then something happens. Dann passiert etwas. Sometimes they believe that just because they're so powerful in the gifts, everything is fine. Manchmal glauben sie, dass nur weil sie in ihren Gaben so stark sind, alles in Ordnung ist. And they ignore their character. Sie ignorieren den Charakter. But something else many times happens. Doch oft passiert noch etwas anderes. That the other people in the church, the other Christians, die anderen Menschen in der Gemeinde, die anderen Christen, they make these people very special because they're flowing in the gifts. Stellen diese Menschen als etwas ganz Besonderes hin, weil sie in den Gaben fließen. See, that is wrong too. Auch das ist falsch. If we have learned to walk in the gifts, that simply means we've learned to walk by faith. Wenn wir gelernt haben, in den Gaben zu wandeln, bedeutet das einfach, dass wir gelernt haben, im Glauben zu wandeln. That doesn't make us special or perfect. Das macht uns nicht außergewöhnlich oder perfekt. And I think it's very sad when people ignore character because of gift. Ich finde es sehr traurig, wenn Menschen ihren Charakter aufgrund ihrer Gaben vergessen. I remember when I was a teenager. Als ich ein Teenager war. This truth has really, really hit me very hard. Hat mich diese Wahrheit wirklich tief getroffen. And then what did I do? Was habe ich dann getan? I began to cry out to the Lord. Ich fing an, zum Herrn zu schreien. And I said this. Ich sagte Folgendes. I said, Lord, please never let my gift be greater than the character. Herr, bitte lass niemals zu, dass meine Gabe wichtiger wird als mein Charakter. In fact, I used to pray this. Eigentlich betete ich immer. Lord, I would rather have you work on my character for all of my life. Herr, ich möchte lieber, dass du mein ganzes Leben lang an meinem Charakter arbeitest. And only use me powerfully towards the end of my life when my character is developed. Und mich erst gegen Ende meines Lebens kraftvoll gebrauchst, wenn mein Charakter entwickelt ist. Then you use me powerfully when my character is not ready to handle the gift. Als dass du mich mächtig gebrauchst, wenn der Charakter noch nicht bereit ist, mit der Gabe umzugehen. A lot of times I've seen great gift destroyed by bad character. Ich habe schon oft erlebt, dass großartige Gaben durch einen schlechten Charakter zerstört wurden. And that's what we have to be very careful with. Damit müssen wir sehr vorsichtig umgehen. So do we need the gift? Brauchen wir also die Gaben? Yes, Paul encouraged them. Ja, Paulus ermutigt sie. But we have to remember. Doch wir müssen daran denken, the greatest gift can be destroyed by bad character. Dass auch die größte Gabe durch einen schlechten Charakter zerstört werden kann. And then look, Paul says something that almost seems out of context. Schau, dann sagt Paulus etwas, das fast aus dem Zusammenhang gerissen scheint. First he says, you are lacking not any gifts. Zuerst sagt er, euch fehlt es an keiner Gabe. But then he says, as you eagerly await the unveiling of the Lord Jesus, the Anointed One. Doch dann sagt er, ihr wartet sehnsüchtig auf die Erscheinung des Herrn Jesus, des Gesalbten. Really interesting. Das ist wirklich interessant. Because that statement means that they were waiting for the return of Jesus. Denn diese Aussage bedeutet, dass sie auf die Rückkehr Jesu warteten. Listen. Hör zu. Shall we all be desperate for Jesus to come back? Sollen wir alle sehnlichst auf Jesu Wiederkehr warten? Yes. Ja. But look at this. Doch schau mal. Just because they were desperately waiting for Jesus, that did not mean they lived a life free of sin. Nur weil sie sehnsüchtig auf Jesus warteten, bedeutet das nicht, dass sie ein Leben ohne Sünde führten. This for me doesn't make sense. Das macht für mich keinen Sinn. Because if you know that your bridegroom is coming back any moment, wenn du weißt, dass dein Bräutigam jeden Moment zurückkommt, how can you live the way he is displeased? Wie kannst du dann so leben, dass er unzufrieden ist? Yet they did. Und doch taten sie es. This must be a warning for us. Das muss uns eine Warnung sein. I wonder if this happened. Ich frage mich, ob das passiert ist. Because the gifts were more important to them than holiness. Weil ihnen die Gaben wichtiger waren als die Heiligkeit. We need both. Wir brauchen beides. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.